Zehntes Kapitel. Obadja gewann die 2 Gulden ohne Widerrede, denn er trat mit dem grünen Beutel, dessen wir schon erwähnt haben und worin alle die Instrumente klirrten, ins Zimmer, eben als der Korporal Trim hinausging. »Mich dünkt«, sagte Dr. Slope und heiterte dabei seine Mienen auf, »es wird nun Zeit sein, da wir uns jetzt imstande befinden, Madame Shen die hilfreiche Hand zu leisten, dass wir hinaufschicken und fragen lassen, wie es geht.« »Ich habe der alten Wehmutter befohlen«, antwortete mein Vater, »dass sie gleich herunterkommen soll, sobald es ein wenig schwer geht, denn Sie müssen wissen, Herr Doktor«, fuhr mein Vater mit einem Eckchen Lächeln auf dem Gesicht fort, »dass Sie zufolge eines besonderen Vertrags, der zwischen meiner Frau und mir feierlich ratifiziert ist, bei dieser Affäre bloß zur Aushilfe sind. Weiber haben ihre eigenen Grillen und bei Dingen von dieser Art, fuhr mein Vater fort, wo sie die ganze Last alleine tragen und für die Vermehrung der Welt so viel aushalten müssen, wollen sie sich das Recht nicht nehmen lassen, en souverän zu entscheiden, in wessen Hände sie fallen wollen und wie. Sie haben auch recht, sagte mein Onkel Tobi, aber mein Herr, erwiderte Dr. Slope, und ein guter Hausvater, der gesunde Kinder haben will, sollte sich dieses Recht abtreten lassen und den Frauen dafür irgendetwas einräumen. Ich wüsste nicht, sagte mein Vater, und seine Antwort klang ein wenig zu bitter, um ganz leidenschaftslos zu sein, was wir wohl gegen die Wahl, wer die Kinder holen soll, einzuräumen hätten. Es müsste denn sein, wer sie zeugen sollte. Man wollte wohl alles dafür einräumen, meinte Dr. Slope. Um Vergebung, antwortete mein Onkel Tobi. Sir, versetzte Dr. Slope, Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, wie hoch es in den letzten Jahren in allen Zweigen der obstetrischen Wissenschaft getrieben ist, besonders in dem einzigen Punkte, den Fötus behend und wohlbehalten zu extrahieren. Darüber ist ein solches Licht aufgegangen, dass ich für meinen Teil bezeuge, hier hielt er beide Hände in die Höhe, dass ich nicht begreifen kann, wie die Welt noch, ich wünschte, fiel mein Onkel Tobi ein, Sie hätten gesehen, was für erstaunlich große Armeen wir in Flandern hatten.